Genau, ich freue mich hier zu sein, auch wenn es schade ist um die Vorträge, die anstattdessen ausgefallen sind. Dachte aber, die Kantine ist eine ganz gute Gelegenheit, meine Bachelorarbeit endlich mal in einen Vortrag umzuwandeln, damit man dann doch auch Feedback bekommt und noch weiter darüber diskutieren kann. Insofern das erste Mal, dass ich jetzt diesen Vortrag halte. Seht mir nach, wenn es noch ein bisschen unstrukturiert sein sollte. Ich freue mich aber, genau, nachher mit euch zu diskutieren. Ja, und zwar habe ich das Geschlechterverhältnis in der anarchistischen Pädagogik untersucht, erstmal nur anhand dieser Frauen- und Frauengruppen. Und zwar Louise Michel ist bekannt aus der Pariser Kommune von 1871. Emma Goldman gehört zu den wohl bekanntesten Anarchistinnen. Der Syndikalistische Frauenbund war hauptsächlich in der Weimarer Republik aktiv und die Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg. Und diese Akteurinnen zeigten alle, dass das Private schon lange vor 1968 als politisch betrachtet wurde, indem sie eben sowohl die Gesellschaft als auch die anarchistische Bewegung kritisierten. Das heißt, der Zeitraum, um den es heute geht, ist abseits gängiger Epochengrenzen eingeschränkt auf 1850 bis 1939. Es beginnt damit, dass Louise Michel 20 Jahre vor der Pariser Kommune als Lehrerin tätig wurde. Gleichzeitig lebt Lev Tolstoi, da er sich zwar nicht selbst als Anarchist bezeichnet hat, aber von historischen AnarchistInnen als anarchistisch kategorisiert wurde und eben auch sehr prägend für die anarchistische Pädagogik war. Und diese erste oder die frühere Phase der anarchistischen Pädagogik nimmt dann vorerst ihr Ende mit der Machtergreifung der NSDAP und dem Sieg des Franco-Regimes im Spanischen Bürgerkrieg, sodass die utopische Praxis über den antifaschistischen Widerstand hinaus dann erstmal fast unmöglich war, bis sich die anarchistische Pädagogik dann nach dem NS langsam wieder etablieren konnte oder langsam wieder neue Versuche starten konnte. Ich möchte zuerst ein paar begriffliche Grundlagen mitgeben, und zwar, was ist überhaupt das Geschlechterverhältnis? Da halte ich es gerne mit Regina Becker-Schmidt, die das definiert als das insgesamt institutionalisierter und normativer Gegebenheiten, die in einer bestimmten historischen Epoche und Kultur darüber entscheiden, welche Formen der Arbeitsteilung es zwischen Frauen und Männern gibt, ob diese in der Beziehung der Über- oder Unterordnung stehen, welche wechselseitigen Rechte und Pflichten gelten, zu welchen sozialen Räumen Männer und Frauen jeweils Zugang haben. Und dabei werden die Geschlechter eben als soziale Gruppen gedacht, die durch die Geschlechterdifferenz in Relation zueinander gesetzt werden. Die damit verbundenen Organisationsprinzipien können egalitär oder hierarchisch sein, sodass es zu Gleichstellung oder zu einem Herrschaftsgefüge kommt. Und dann stellt sich auch noch die Frage, welche Aneignungs- und Entfaltungschancen Frauen und Männer haben, was davon abhängt, ob die gesellschaftlichen Praxisfelder quasi einer strikten Geschlechtertrennung unterliegen oder ob sie für beide Geschlechter offen sind. Und die Anarchistinnen, die ich untersucht habe, hatten eben besondere historische Situationen, die ihnen diese Aneignungs- und Entfaltungschancen ermöglicht haben. Häufig werden die von mir untersuchten Anarchistinnen als Anarchafeministinnen bezeichnet. Das ist allerdings nicht ganz historisch korrekt, denn der Begriff Anarchafeminismus ist im Endeffekt erst in der Neuen Linken der 68er-Bewegung entstanden, als Feministinnen den kollektivistischen Anarchismus und Kropotkin für sich entdeckt haben, um ihre eigenen Theorien weiterzuentwickeln. Das heißt, das ist eine Strömung, die zunächst von Radikalfeminismus und Situationismus ausging und trotz der Nähe zum Radikalfeminismus sich aber ganz klar von esoterischen und essentialistischen Theorien wie Matriarchats- oder Muttergottes-Theorien quasi distanziert hat im Gegensatz zu anderen Feministinnen ihrer Zeit und nicht davon ausgegangen ist, dass eine weibliche Dominanz irgendwie zu einer zwanglosen Gesellschaft führen könnte. Ja, zunehmend kam es zum Einfluss des Poststrukturalismus, auch im Anarchafeminismus. Das heißt, die Bedeutung des Frauseins wurde neu verhandelt. Es gibt Kritik an Essentialismus, an Hauptwiderspruchsdenken. Bis dahin, dass heute im deutschsprachigen Raum, ich sage leider, kaum noch ein Unterschied zwischen Anarchafeminismus und Queerfeminismus besteht, vor allem eben in linken Subkulturen. Aber das wäre ein Thema für einen anderen Vortrag. Genau, und es ist jetzt so, dass Anarcha-Feministinnen eben rückwirkend historische Vordenkerinnen unter die Strömung gefasst haben, dass allerdings die historischen Akteurinnen eben die Frauenbewegung ihrer Zeit als bürgerlich, staatstragend, reformistisch abgelehnt haben und im Gegensatz dazu selbst sich ganz klar als Anarchistinnen sahen, wenn auch Anarchistinnen verschiedener Strömungen und auch schon proletarische Frauen und Frauen of Color in ihre politischen Forderungen einbezogen haben, als der bürgerlichen Frauenbewegung Denken über eine weiße Perspektive hinaus noch fremd war. Dann möchte ich auch noch einführend was sagen zur Rolle der Pädagogik im Anarchismus. Es ist so, dass die Pädagogik keine eigene anarchistische Strömung ist, sondern eher als Aktionsform oder direkte Aktion zu fassen ist. Mit Daniel Leuk lässt sich das auch als präfigurative Politik bezeichnen, was heißen soll, dass es im Anarchismus nicht darum geht, eine Revolution evolutionär zu machen oder als plötzlichen destruktiven Umbruch oder eben als Staatsübernahme, sondern als Transformation, in der die utopische Vorstellung im Heute schon vorweggenommen werden soll. Das heißt, es soll zu einer direkten und spürbaren Verbesserung der Lebensbedingungen durch die Änderung der wirtschaftlichen und sozialen Zustände kommen, indem man sich Eigenverantwortung in allen Lebensbereichen aneignet, wo eben die Vorbereitung durch Erziehung, Ausbildung maßgeblich dazu gehört, aber eben auch Agitation, Propaganda, Aufbau von eigener Infrastruktur und Organisationen und das Erlernen neuer Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Auf der Produktionsebene eben der Anarchosyndikalismus als neue Produktionsweise. Genau, und was vielleicht noch wichtig ist zur Abgrenzung, dass der Anarchismus apokalyptische Vorstellungen von einem nötigen Zusammenbruch der Gesellschaft eher ablehnt und Glück nicht in einem leninistischen oder linksautoritären Sinne von heroischer Selbstaufopferung auf die Zukunft verschiebt. Das heißt also auch, Utopie für den Anarchismus findet nicht irgendwann in der fernen Zukunft statt, sondern im Hier und Jetzt. Und da kann man auch überlegen, ob es im Anarchismus vielleicht sogar ein Bilderverbot gibt. Also quasi, es soll nicht darum gehen, sich ein konkretes, festes Ziel vorzustellen, wie die ideale Gesellschaft sein wird. Und so eine teleologische Geschichtsschreibung oder Geschichtsvorstellung findet sich im Anarchismus auch weniger, sondern es wird davon ausgegangen, dass selbst wenn die Änderungen, die man jetzt anstrebt, erreicht sind, dass es dann immer noch weitere Änderungen geben wird, die nötig sind. Und insgesamt leitet sich im Anarchismus die Theorie eher aus der Praxis ab und aus dem Ausprobieren. Und Vorstellungen von Avantgarde oder so einem klaren Freund-Feind-Schema wurden damals auch eher abgelehnt. Das heißt, die anarchistische Revolution kann sozusagen ohne Massenbasis beginnen. Hans-Ulrich Gründer hat aber noch auf das Problem des Zielaufschubs hingewiesen, weil nämlich utopische Hoffnungen gerade im 19. und 20. Jahrhundert doch bewusst und unbewusst abgeschwächt wurden, um überhaupt irgendwie die eigenen Ideen in die Praxis umsetzen zu können. Das sehen wir später zum Beispiel an den Schulprojekten von Louise Michel, die eben die Koedukation von Mädchen und Jungen nicht umsetzen konnte aufgrund von Repression. Das heißt, Kompromisse machten auch das pädagogische Handeln im Anarchismus überhaupt erst möglich, was wiederum die Utopie näher brachte. Was anarchistische Strömungen angeht, würde ich die anarchistische Pädagogik eher als direkte Aktionsform des kollektivistischen Anarchismus einordnen, der eine Freiheit des Individuums zur Gesellschaftsbildung erstrebt, wohingegen der Individualanarchismus eine Freiheit des Individuums von der Gesellschaft und von sozialer Verantwortung fordern würde und dementsprechend eher die Antipädagogik die Strömung wäre, die zum Individualanarchismus passt. Das heißt, so individualanarchistische Antipädagogik würde auch die anarchistische Pädagogik als Erziehung, als Form von Herrschaft ablehnen. Und das kann man vielleicht daran deutlicher machen, dass es in der Antipädagogik auch so darum geht, Kindern zwar physische Hilfe zu leisten, also wenn ein Kind auf ein Feuer zukrabbelt, lässt man es sich nicht verletzen, aber es wird trotzdem davon ausgegangen, dass Säuglinge schon so psychologisch vollständige Menschen sind, die ihre Bedürfnisse kennen Und die anarchistische Pädagogik dagegen verwirft den Erziehungsgedanken nicht vollständig, sondern wandelt ihn einfach nur ab im Vergleich zu autoritären Pädagogiken. Eine wichtige Inspirationsquelle der anarchistischen Pädagogik ist der Frühsozialismus des 18. und 19. Jahrhunderts. Dabei also ja, verschiedene Akteure, Akteurinnen wie eben Rousseau, Goodwin, Mary Wollstonecraft, Henri de Saint-Simon und Fourier und Owen, bei denen auch der Utopiebegriff genau recht präsent ist. Und aus deren Theorien übernommen in der anarchistischen Pädagogik wurden zum Beispiel gemeinschaftliche und klassenübergreifende Kindererziehung, die Anerkennung von Individualität, Autonomie und Sexualität des Kindes, die Koedukation von Mädchen und Jungen, der Fokus auf praktisches und spielerisches Lernen und auch die Orientierung an den Fähigkeiten des Kindes sowie Reduktion und Abschaffen von Strafen. Genau, ich habe euch einfach mal eine kleine Übersicht mitgebracht, welche Anarchisten sich alle so mit Pädagogik befasst haben. Würde auch erstmal kurz was dazu sagen, wie ist eigentlich das Verhältnis von Anarchistinnen zu männlichen Anarchisten? Die Antwort ganz klar ambivalent und durchmischt. Ganz kurz zum Geschlechterverhältnis zu Frauenrollen im Werk von frühen Anarchisten. Der französische Soziologe Pierre-Joseph Proudhon sah die Frau als Eigentum, welches Grundlage der Freiheit und des Subjektstatus des Mannes sein sollte, und wurde bereits in seiner Zeit eben von Frauen für Misogynie kritisiert, in der Querelle des Femmes, über die es eigentlich auch einen Vortrag hier hätte geben sollen. Und ein ganz nettes Beispiel dafür ist, dass Kropotkin vom Maler Courbet porträtiert wurde oder ein Gemälde über ihn gemalt wurde, wo eigentlich seine Frau und sein Kind drin waren, er die beiden aber später hat rausretuschieren und durch einen Korb ersetzen lassen, weil er eben doch alleine auf dem Bild sein wollte. Dann der russische Philosoph Mikhail Bakunin nahm in der Theorie schon an, dass Frauen andersartig, aber gleichwertig sind und hat aber keine praktische Gleichstellung irgendwie umgesetzt, weil er so dachte, okay, die Frauenfrage lenkt irgendwie von den wichtigen Themen ab. Und später der russische Geograf Pjotr Kropotkin hatte den theoretischen Anspruch der Frauenemanzipation schon viel ernster, aber immer noch aus Sicht seiner Genossin eben kein hinreichendes Verständnis des Patriarchats und traditionelle Frauenbilder zu überwinden. Trotzdem war aber zum Beispiel Emma Goldman auch mit Kropotkin befreundet und auch Louise Michel pflegte Kontakt zu ihm. Innerhalb der anarchistischen Pädagogik gab es auch positive Erfahrungen in Zusammenarbeit mit Genossen, also libertäre Pädagogen wie Francisco Ferrer, Paul Robin oder Sebastian Faure setzten sich zum Beispiel ebenso für die Koedukation ein. Wie gesagt, es gab lebenslange positive Verbindungen, Beziehungen zu männlichen Genossen im Rahmen von Freundschaften, gemeinsamer politischer Arbeit, aber auch freier Liebe. Und ja, bezüglich freier Liebe, dazu später noch mehr, haben die Mujeres Libres zum Beispiel reflektiert, dass sie nicht alle patriarchalen Strukturen verhindern kann, sondern zum Beispiel Männer, die unter dem Deckmantel von diesem Konzept einfach nur Frauen objektifizieren, auch in die anarchistische Bewegung hineinlocken kann, anstatt dass diese Männer sich wirklich ernsthaft mit der sozialen Revolution befassen wollen. Dann finden sich aber auch durchaus aus feministischer Perspektive zu kritisierende Konzepte in der anarchistischen Pädagogik, zum Beispiel der französische Individualanarchist Emile Armand hat so Theorien zur Liebeskameradschaft verfasst und propagiert und darin Pädophilie und Inzest quasi legitimiert, relativiert als Sexualpraktiken und hat es einfach so dargestellt, als würde es genug junge Mädchen geben, die er presbyophil nennt, die man einfach nur mit älteren Männern zusammenbringen muss, die Interesse eben an sexuellen Beziehungen zu jungen Mädchen haben. Das heißt also, es findet sich so unter dem Denkmantel von Liberalisierung einfach ein gewisser moralischer Relativismus. Gleichzeitig hat er sich aber auch dafür eingesetzt, dass Homosexualität und Geschlechtsumwandlung nicht stigmatisiert werden sollen. Also da lohnt sich dann auch nochmal einfach ein differenzierterer Blick drauf. Und eine Analyse, wie sich aber insgesamt das Geschlechterverständnis männlicher Akteure im Anarchismus auf ihre pädagogischen Vorstellungen ausgewirkt hat, würde noch ausstehen. Bisher habe ich aber den Eindruck, dass eher die anarchistischen Genossen, die sich damals mit Pädagogik beschäftigt haben, eben auch durch fachliche, psychologische Studien und so weiter Einsicht bekommen haben darin, inwiefern Geschlechteregalität oder Sexualpädagogik zum Beispiel sinnvoll sind. Was ich noch kurz vorstellen möchte vorweg, ist das Grundlagenprogramm des Initiativkomitee École Libertaire. Das Komitee hat sich 1893 gegründet, unter anderem mit Kropotkin, Tolstoi, Elise Reclus und Louise Michel. Und 5 Jahre später eben ein Programm formuliert, was die wichtigsten Punkte anarchistischer oder libertärer Erziehung sind. Darin haben sie staatliche Erziehung kritisiert, wollten Disziplin, Lehrpläne und Beurteilungen abschaffen. Zugrunde lag die Annahme, dass die Persönlichkeit des Kindes sich entfalten können muss, dass es wichtig ist, Eigenheiten der Kinder zu respektieren und ideologische Manipulation zu vermeiden und dem Kind eben das selbstständige Denken beizubringen. Und ihr Ideal des Unterrichts nannten sie integralen Unterricht bzw. Education Integrale. Die soll rational sein, indem sie nicht auf Religion, sondern auf Vernunft und den damaligen Prinzipien der Wissenschaft beruht, sollte intellektuelle, physische und berufliche Erziehung zu einem synthetischen Ganzen verknüpfen, eben ohne Geschlechtertrennung stattfinden und geschwisterlichen Umgang ermöglichen, um Sittlichkeit zu fördern und Neugier vorzubeugen. Das heißt, sie haben quasi die gemeinsame Erziehung von Mädchen und Jungen damit auch begründet, dass es nicht sinnvoll ist, Kinder in dem Alter geschlechtsmäßig voneinander zu trennen, weil sie sowieso irgendwie neugierig aufeinander sind und es ein besseres Ergebnis hat, wenn man die Themen nicht unterdrückt. Zu den Akteurinnen sage ich nachher ausführlicher was Biografie und historische Einordnung angeht. Jetzt aber erstmal weiter zur Abgrenzung. Anarchistische Pädagogik wird häufig auch als libertäre Reformpädagogik bezeichnet. Der Begriff wurde geprägt durch Ulrich Klemm, der wirklich unfassbar viel zu anarchistischer Pädagogik irgendwie publiziert hat. Und damit eben Parallelen in Methodik und Didaktik zwischen anarchistischer und Reformpädagogik aufzeigen wollte. Gleichzeitig wollte er aber die anarchistische Pädagogik auch abgrenzen von bürgerlichen Ansätzen der Reformpädagogik, wo eben auch sehr viele völkische und esoterische Inhalte zu finden sind. Also Reformpädagogik ist nicht per Definition eine linke Sache. Das heißt, anarchistische Pädagogik, libertäre Pädagogik, libertäre Reformpädagogik werden irgendwie in der Literatur sehr synonym verwendet. Und libertär ist ein Stück weit irritierend in dieser Abgrenzung von kollektivistischem Anarchismus und Individualanarchismus, weil Individualanarchismus häufig auch als Libertarismus bezeichnet wird und dann zum Beispiel mit sowas wie Anarchokapitalisten in Verbindung gebracht wird, die eher von rechts irgendwie den Anarchismusbegriff kapern. Allerdings im kollektivistischen Anarchismus steht libertär eher einfach nur für eine Abgrenzung von wirtschaftsliberal. Genau, also so viel dazu. Libertär ist als Abgrenzung von Liberalismus gemeint. Der Freiheitsbegriff ist super zentral in der anarchistischen Pädagogik, weil als Ziel steht, Kindern ein selbstständiges, autonomes Leben zu ermöglichen, Werte und Vorurteile von Staat und Kirche abzubauen, durch Wissenschaft zu ersetzen und eben für ein aufgeklärtes Bewusstsein und die Teilhabe aller an allen Privilegien zu sorgen. Ich finde es schwierig in der Übersetzung der Quellen, wird teilweise nicht begrifflich wirklich differenziert zwischen Education oder Education, eben im Sinne von Erziehung und Ausbildung, die eher geprägt sind durch die französische und britische Aufklärung, und zwischen Bildung, denn im Deutschen hat der Begriff Bildung geprägt durch Neuhumanismus und Idealismus einfach nochmal eine andere Bedeutung und hebt sich von Ausbildung an sich ab. Und ebenso wird kaum zwischen einem deutschen Kulturbegriff und einem französischen Zivilisationsbegriff differenziert. Das heißt, wenn ich von Bildung und Kultur spreche, meine ich das nicht im Sinne von Neuhumanismus, Idealismus, also nicht mit Hegel, Humboldt etc., sondern im Sinne noch der typischen Aufklärung. Und wie sich quasi dieser deutsche Sonderweg sich von der Aufklärung nochmal abzugrenzen ausgewirkt hat, auch auf den Anarchismus, wäre auch ein eigenes Thema, wo ich super spannend finden würde, nochmal einzusteigen. Genau, weil nämlich die anarchistische Bewegung ganz anders aber als die deutschen Philosophen sich ja auch von der Aufklärung abgegrenzt hat, diese zwar positiv aufgenommen hat, aber nochmal darüber hinausgehen wollte in ihren Zielen. Ja, zur Abgrenzung von sozialdemokratischer, sozialistischer, marxistischer und kommunistischer Pädagogik aus der damaligen Zeit, also bis ungefähr in die 1930er Jahre, ist zu sagen, dass erstmal die anarchistische Education Integrale und die polytechnische Bildung nach Karl Marx sich sehr ähnlich sind. Sie wollen beide die Trennung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften aufheben. Sie wollen Weltlichkeit als Freiheit von Religion und Kirche, Koedukation. Sie wollen die Produktionsverhältnisse und Lohnarbeitssphäre, die auch mit Pädagogik, Erziehung, Ausbildung zu tun hat, ganz neu organisieren. Allerdings gibt es doch ein paar prägende Unterschiede. Und das jetzt im vollen Bewusstsein, dass man nicht einfach sozialdemokratische bis kommunistische Pädagogik über einen Kamm scheren kann. Da gibt es auch nochmal Strömungen und Unterschiede, genau, was jetzt zu weit führen würde. Aber so im Groben legt der Anarchismus eben seinen Fokus nicht auf den Kapitalismus oder nicht auf Kapitalismuskritik, sondern auf Staatskritik, was die Pädagogik angeht. Das heißt, Klassenkampf ist schon irgendwie ein bekannter Begriff. Allerdings werden revolutionäre Subjekte durch den Anarchismus nicht nur im Proletariat verortet und libertäre Pädagogik erzielt oder adressiert insofern eben auch alle Kinder und nicht nur proletarische Kinder. Ist keine pädagogisierte Politik, sondern eigenständiger Teil der Theorie. Das heißt, die Pädagogik soll wirklich vom Kinde ausgehen. Und man findet sehr viel Kritik daran, Kinder auf eine bestimmte Weltanschauung hin zu erziehen oder sozusagen Kindern zu Klassenkämpfern auszubilden oder so. Sondern es geht darum, Kinder zum freien Willen zu befähigen und nicht nur bestimmtes Wissen zu vermitteln. Allerdings, dadurch, dass es häufig diesen anarchistischen Vorwurf gegenüber dem Marxismus gibt, Kinder mit Dogmen und Ideologie zu indoktrinieren, muss gesagt werden, dass es dass ein Stück weit ein paradoxer Vorwurf ist, weil er eben nicht den marxistischen Ideologiebegriff benutzt, sondern einfach nur so einen weltanschaulichen Ideologiebegriff, weil ja marxistische Pädagogik aus ihrer eigenen Sicht eben auch nicht ideologisch ist, sondern eher weltanschaulich. Und die antiautoritäre Pädagogik ist etwas, was sich eher in der 68er-Bewegung auch gebildet hat, zwar auch auf die anarchistische Bewegung, anarchistische Pädagogik bezieht, aber eben nicht nur. Und da wird häufig gesagt, das Laissez-faire-Prinzip der antiautoritären Pädagogik ist eher nichts tun, wohingegen die anarchistische Pädagogik aktiv handeln möchte, indem sie ein positives Vorbild ist und eben versucht, Kinder wirklich zu erziehen und auch zu prägen. Soweit erstmal und dann komme ich gleich zu den Akteuren. Louise Michel ist überwiegend als Kommunardin bekannt, lehrte in ihrem Leben dreimal über einen längeren Zeitraum bis zu 150 Schülerinnen und hat Schriften zu Pädagogik, Didaktik, Wissensvermittlung veröffentlicht. Sie wurde 1830 geboren. Durch ihren wohlhabenden Großvater von Kindheit an gefördert und hat sich quasi schon als Kind mit den Klassikern der Aufklärung befasst, hat dann mit 22 ihren Diplomabschluss als Grundschullehrerin gemacht und damals schon die Lehrerinnenausbildung im Kaiserreich kritisiert, wegen Zeitmangel, Überlastung und gleichzeitig aber auch Inhaltslehre. Sie hat dann eine Primarschule für Mädchen in Oudelancourt, wo sie auch aufgewachsen ist, eröffnet und war aber auf staatliche Förderung eben angewiesen finanziell und dadurch auch staatlichen Regelungen unterworfen, die ihrer Idee der freien Schule widersprochen haben. Das heißt, sie konnte eben nur Mädchen anstatt beide Geschlechter unterrichten und hat dann auch Probleme bekommen, weil sie im Unterricht die Marseillaise mit den Kindern gesungen hat, anstatt für den Kaiser zu beten. Dadurch, dass sie sich auch weigerte, einen Eid auf das Kaiserreich zu schwören oder abzulegen, war ihr eine Stelle als staatliche Lehrerin verwehrt. Und sie ist irgendwann nach Paris umgezogen, in der Hoffnung, dort bessere Lebensbedingungen zu finden. Hat damals schon niedrige Einkommen von Lehrerinnen kritisiert unter Napoleon III. Und auch darauf hingewiesen, dass es total schwierig ist, Privatschulen oder Tagesschulen zu eröffnen, zu halten wegen steigenden Mieten und da einfach so über die alltäglichen Probleme in der pädagogischen Organisation berichtet. Ab 1856 hat sie in einer freien Mädchenschule gearbeitet, nebenbei Musik und Zeichnen unterrichtet und an der Volksuniversität sich selbst fortgebildet in eigentlich männlich konnotierten Bereichen wie Mathe, Tier- und Pflanzenkunde, Pädagogik und berufsbegleitend noch ihr Abitur an einer Abendschule gemacht. 10 Jahre später hat sie eine Berufsschule für Frauen auf dem Pariser Montmartre gegründet, gemeinsam mit Kolleginnen und finanzieller Unterstützung ihrer Mutter, die dafür, glaube ich, ihr Haus oder ihr Grundstück verkaufte. Und in dieser Zeit hat Michelle einfach zunehmendes Bewusstsein auch für die Ungerechtigkeit mangelnder Wissensvermittlung an Frauen entwickelt und sich dem Sozialismus immer mehr zugewandt. Zum Ende des Kaiserreichs gewann sie dann auch Kontakt zum Beispiel zur anarchistischen Gruppe Droit des Femmes, also Frauenrecht, als sie in einer selbstorganisierten Berufsschule gelehrt und gelernt hat. Dann kommt die Pariser Kommune. Kurze historische Einordnung. 1871, ein etwa 2-monatiger Versuch sozialistischer Selbstverwaltung der Stadt im Rahmen des Deutsch-Französischen Kriegs 1870, hatte Napoleon III. Kapituliert und eine Republik wurde ausgerufen. Die Übergangsregierung allerdings hat entgegen den Protesten der Bevölkerung ebenfalls vor den Preußen kapituliert und sich dann weiteren demokratischen Reformen entgegengestellt. Und so kam es dann eben zum Bürgerkrieg um Paris, weil nämlich das Zentralkomitee der Nationalgarde, hieß es damals, die Kommune ausgerufen hat. Es gab 72 Tage lang blutige Kämpfe um Paris, bis Versailles diesen Revolutionsversuch niederschlug. Ein Großteil der Kommunadinnen wurden getötet, ins Exil verbannt oder eben zu Gefängnisstrafen verurteilt. Während dieser 72 Tage gab es allerdings eben die Chance, für Frauen auch in der öffentlichen Sphäre zu wirken und viele politische Forderungen konkret umzusetzen. Und Frauen waren maßgeblich an der Neuorganisation der Pädagogik in der Kommune beteiligt, haben zum Beispiel Ausbildungsstätten und Führungspositionen für Frauen geöffnet, neue Lehrerinnen in säkularisierten Kommuneschulen eingesetzt und insgesamt einfach eine fortschrittlichere Mädchenbildung eingeführt, sowie gleichen Lohn für Lehrer und Lehrerinnen. Dann wurden Sexualität und die Vergeschlechtlichung von Arbeitsteilungen politisiert und auch beispielsweise konsensuelle Ehescheidungen eingeführt, sowie Unterhalt und Rente für verheiratete, getrennte, unverheiratete Frauen, aber auch für Witwen und Waisenkinder. Michelle war eine der einflussreicheren Kommunadinnen und sie und andere haben die Forderung nach Frauenwahlrecht abgelehnt, weil sie keine männlichen Machtpositionen einnehmen wollten. Nach der Kommune wurde Michelle dann Verhören unterzogen, wo es sehr viel auch um ihr Privatleben ging. Und auf die Frage, ob sie schon mal eine Beziehung zu einem Mann gehabt habe, soll sie geantwortet haben, ihre einzige Leidenschaft sei die Revolution. Jones und Vergès aus der Sekundärliteratur haben dazu die These, dass Kommunadinnen besonders hart eben für ihr Überschreiten von Geschlechterrollen damals staatlich sanktioniert wurden. Und so finden sich auch Gerichtsurteile, in denen Aussehen und Sexualverhalten der Verurteilten als abweichend beschrieben werden. Wegen ihrer Aktivität in der Pariser Kommune und ihrer Mitgliedschaft in der Internationalen Arbeiterassoziation wurde Michelle dann für 6 Jahre auf die französische Inselkolonie Neukaledonien verbannt in die Regionen Numbu und Noumea. Die Schiffsreise dahin musste sie in einem Käfig verbringen und das bezeichnet sie als das Ereignis, was sie mit 41 Jahren ganz bewusst zum Anarchismus gebracht hat. Auf der Insel knüpfte sie Kontakt zu Indigenen, fand den Freund und Lehrer Daumi vom Stamm der Te'ama und lernte Sprache, Mythe und Lieder der Menschen, die auf der Insel lebten und bot den Indigenen auch freiwilligen Unterricht in Lesen, Schreiben und Rechnen. Als dann Verbannten erlaubt wurde, wieder ihre Berufe auszuüben, hat sie zusätzlich noch eine Schule für die Kinder der Verbannten eröffnet. Und da gibt es leider keine Info, ob Koedukation zu dem Zeitpunkt möglich war oder auch da sie nur Mädchen unterrichtet hat. Michelle hat die kognitive Leistungsfähigkeit der Inselbewohner, die damals Kanak genannt wurden, thematisiert oder positiv betont und hat lediglich Didaktik und Lehrpläne an ihr Vorwissen angepasst. Genau, zum Wort Kanak, also sowohl Kanak als auch Neukaledonien sind eben vermutlich Fremdbezeichnungen einfach durch die Kolonisatoren. Und ich finde es ganz spannend, dass wenn heute das Wort Kanaken benutzt wird, das überhaupt nicht bewusst ist, dass es damals auch in der Kolonie tatsächlich einen Stamm von Menschen gab, der diese Bezeichnung benutzt hat oder auferlegt wurde. Michelle schreibt von intuitiven Fähigkeiten der Kanak und ist somit einer bestimmten Art von positiviertem Rassismus oder auch einfach einer romantisierten Sicht auf die Lebensweise der Kanak nicht freizusprechen. Wird auch in der Literatur teilweise als Ethnologin bezeichnet. Und in ihren Memoiren merkt man, dass sie einfach Vokabular benutzt, das so von der Völkerkundetradition ihrer Zeit geprägt ist. Also zum Beispiel spricht sie auch von der Existenz von Ariern. Allerdings hat Michelle auch ganz aktiv antikoloniale Kämpfe eben auf der Insel unterstützt, zum Beispiel den Aufstand von 1878 und sich aktiv gegen die Auffassung weißer Überlegenheit und gegen biologischen Rassismus auch ausgesprochen. Und nach ihrer Verbannung ist sie irgendwann nach London gegangen, hat da mehrere Jahre lang für Kinder von Geflüchteten in der internationalen Schule unterrichtet und in London auch Kropotkin kennengelernt, mit dem sie dann dieses Initiativkomitee Libertärer Bildung gründete. Emma Goldman, da habe ich jetzt wirklich nur einige Key Facts zum Thema Pädagogik aus der Biografie rausgegriffen. Sie wurde 1869 im heutigen Litauen, damalig dem russischen Zarenreich, geboren in einer orthodox-jüdischen Familie. Sie war schon als Kind mit schlechten Arbeitsbedingungen, mit Antisemitismus und mit sexualisierter Gewalt konfrontiert und ist mit 16 Jahren mit ihrer Schwester in die USA emigriert, wo sie zunehmend Kontakt zu anarchistischen Ideen hatte und Kropotkins Definition des Anarchismus geteilt hat. Fun Fact, 1811 ist die erste eigentlich weiter bekannte schriftliche Definition des Anarchismus in der Enzyklopädie Britannica sogar dann veröffentlicht gewesen von Kropotkin. Goldman hat sich bis zur Propaganda der Tat radikalisiert, hat dann aber, nachdem streikende Stahlarbeiter ihren Genossen Alexander Berkman an die Polizei verraten haben, weil er ein Attentat auf den Fabrikbesitzer verübte, eingesehen, dass Gewalt doch nicht so das beste Propagandainstrument ist, hat Ende oder 1895 eine 5-jährige Reise nach Europa unternommen und da sich im Wiener Krankenhaus zur Hebamme und Krankenschwester ausbilden lassen, das, was dann auch ihr Beruf blieb. Und das Wissen aus dieser Ausbildung hat sie auf Vortragsreisen geteilt, hat lebenslang an anarchistischen Kongressen teilgenommen, aber zum Beispiel auch an einer Konferenz über Verhütungsmittel in Paris. Bekannt von ihr ist die Zeitschrift Mother Earth, wo sich eher politische Forderungen zur Pädagogik finden als konkrete Konzepte. Sie hat 1909 die Francisco Ferrer Association mitgegründet, also Francisco Ferrer, ein bekannter anarchistischer Pädagoge, der die Escuela Moderna, die moderne Schule in Spanien, gegründet hat, wovon es zahlreiche Ableger gab. Und Goldman hat sich zum Beispiel auch mit den Modern Schools von A.S. Neal auseinandergesetzt, also mit der demokratischen Reformpädagogik da auch Kontakt gehabt. Genau, sie wurde dann 1929 in die Sowjetunion abgeschoben, weil ihre US-amerikanische Staatsbürgerschaft wegen einem antikommunistischen Gesetz ihr aberkannt wurde. Das heißt, sie fand sich dann wieder in einer Phase, in der Stalin seine Macht bereits gefestigt hatte. Und in dem Zeitraum ist auch ihre Kritik bolschewistischer Pädagogik zu verorten, die ihr am Freitag in einer Lesung hören werdet. Wegen der autoritären Züge der russischen Revolution oder der Entwicklung entschied sich Goldman dann für ein Leben in Frankreich gemeinsam mit Alexander Berkman. Und nach dessen Suizid ging sie dann noch 36 bis 39 nach Spanien, erlebte den spanischen Bürgerkrieg mit, starb 1940 auf einer Vortragsreise. Der Syndikalistische Frauenbund wurde 1920 aus der Freien Arbeiterunion Deutschland herausgegründet, was ja eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft war mit, glaube ich, ungefähr 1 oder 2 Millionen Mitgliedern. Der Frauenbund hatte bis zu 60 Ortsgruppen und etwa 1000 Mitglieder, wollte sowohl Arbeiterinnen als auch Hausfrauen politisch bilden und organisieren. Sie gaben eine Zeitungsbeilage der Frauenbund heraus zur Zeitung Der Syndikalist, nahmen darin auch aktiven Bezug auf Emma Goldman und ihre Pädagogik. Und ja, neben Pädagogik waren Themen Antimilitarismus, Streik, Frauenbewegung, Reproduktionsbereich, Sexualreform, Flüchtlingshilfe. Der Syndikalistische Frauenbund hat schon früh vor Antisemitismus und Nationalsozialismus gewarnt, hat sich 1931 der Kampfgemeinschaft gegen Reaktion und Faschismus angeschlossen und Anarchistinnen, die nicht emigrierten, erlitten Repression, Verfolgung und eben Deportation in Konzentrationslager. Ich habe zum Frauenbund nicht so super viele biografische Infos gefunden bisher, würde exemplarisch vor allem was zu Millie Witkop sagen. Sie wurde 1877 geboren, lebte ab 1894 im Londoner East End, wo sie in der jiddisch-anarchistischen Arbeiterinnenbewegung aktiv war und auch ihren Lebensgefährten Rudolf Rocker kennengelernt hat. Die beiden arbeiteten gemeinsam an den Zeitungen Der Arbeiterfreund und Germinal, der jiddischen Revue für anarchistische Weltanschauung, lebten dann ab 1918, also nach dem Ersten Weltkrieg, in Berlin. Genau, und flüchteten 1933 beide zusammen in die USA, wo sie dann ihren Lebensabend in der Mohegan-Kommune in Crompond verbrachten. Eine weitere Syndikalistin ist Amy Köster, die in Dresden 3 Monate inhaftiert wurde, weil sie den Mord an Erich Mühsam im KZ Oranienburg skandalisiert hatte. Und noch eine Anarchistin bzw. Syndikalistin, Hertha Barwig, hat den NS in Berlin überlebt, danach die anhaltende nationalistische und antidemokratische Ideologie der Deutschen thematisiert und auf möglichst lange Anwesenheit der Alliierten gehofft, damit in Deutschland Fortschritt überhaupt noch möglich ist. Weitere Mitglieder, die was zu Pädagogik geschrieben, veröffentlicht haben, sind Trautchen Kaspers, Rosa Schneider-Schwan und Mathilde Wachsmuth. Zu den Mujeres Libres. Die haben sich gegründet, weil andere anarchistische Gruppen, Organisationen in Spanien eigentlich zur Zeit des Bürgerkriegs einfach keine Alternative oder keine attraktive Alternative für Frauen waren, für das soziale Netz von Kirche und Familie. Also es gab damals die CNT und FAI und die Mujeres Libres sind 1936 zusammengekommen, als anarcho-syndikalistische freie Frauen. Die ersten Gruppen gab es in Barcelona und Madrid, gegründet durch Lucía Sánchez O'Neill, Mercedes Composada Guillén und Amparo Porrigasson. Sie hatten bis zu 30.000 Mitglieder und thematisierten unter anderem die Rolle von Frauen in der Erwerbssphäre, leisteten Widerstand gegen das Franco-Regime, von dem sie, wie gesagt, 1939 zerschlagen wurden, Allerdings haben viele von ihnen überlebt und eben nach dem Ende des spanischen Faschismus bzw. Frankismus gründeten sich die Mujeres Libres auch neu in Spanien. Was ganz spannend ist, dass sie zwar auch lesbische Mitglieder hatten, wie zum Beispiel Sánchez O'Neill, dennoch aber Homosexualität nicht als öffentliches politisches Thema gesehen haben, da auch wieder Stichwort Zielaufschub. Sie sagen auch an anderer Stelle, dass es erstmal wichtiger war, zum Beispiel den Eindruck oder den Einfluss der katholischen Kirche irgendwie zurückzudrängen und sie da einfach anderen Fokus setzen mussten. Als exemplarische Biografie möchte ich euch was zu Amparo Poch y Gasson erzählen. Sie hat von 1902 bis 1968 gelebt, wurde in Saragossa geboren, hat sich früh ohne zu heiraten von ihrer konservativen Mittelschichtsfamilie getrennt, hatte bereits mit 16 Jahren Kontakt zum Anarchismus, war als Studentin in die CNT, also die Confederación Nacional de Trabajo, eingetreten. Nach Abschluss ihres Medizinstudiums mit Auszeichnung gründete sie eine eigene Praxis als Frauen- und Kinderärztin und widmete sich noch mehr dem Anarchismus, hat Zeitungsartikel, Gedichte und eigene Romane auch verfasst. Dann 1939 flüchtete sie nach Frankreich, wie hunderttausende andere Anhängerinnen der Republik. Dort allerdings in Frankreich liefen sie Gefahr, vom rechtsautoritären Pétain-Regime inhaftiert zu werden und in das extra dafür errichtete Konzentrationslager Mauthausen deportiert zu werden. Poch y Gasson ist dem aber entgangen und lebte ab 1945 in Toulouse, was damals Sammelpunkt spanischer Exilanarchistinnen war. Und blieb da auch im spanischen Anarchismus irgendwie aktiv, bis sie 68 an einem Hirntumor starb. Der spanische Bürgerkrieg, ähnlich wie die Pariser Kommune, lieferte zahlreiche Möglichkeiten, alternative Lebensweisen zu realisieren. Die Erziehung wurde dabei überwiegend Frauen zugerechnet, die sich für die bestmögliche Erziehung der Kinder fortbilden sollten, um vorherige pädagogische Fehler in der Revolution quasi nicht zu wiederholen. So wurden Frauen unter anderem auch dazu aufgerufen, ihre Kinder in Kinderkolonien auf dem Land oder auf dem Meer zu schicken und dort versorgen zu lassen, damit sie mehr Leistung für die anarchistische Bewegung erbringen konnten. So nach dem Motto, die Kinder würden rückblickend die Opfer der Mütter auch wertzuschätzen wissen und ihnen Solidarität zurückzahlen. Die Mujeres Libres hatten wirklich eine super umfassende Infrastruktur, über die auch noch recht viel bekannt ist. Und ich würde eine Auswahl pädagogischer Einrichtungen vorstellen. Sie haben unter anderem medizinische Fachkräfte für die Front im Spanischen Bürgerkrieg ausgebildet, haben medizinische Vorsorgeuntersuchungen für Schulkinder organisiert, was in Deutschland erst seit 1971 flächendeckend ist und in Spanien noch heute uneinheitlich organisiert ist. Dann boten sie Geburts- und pränatale Hilfe an, wollten durch Optimismus, Freude und Interesse einfach die Versorgungssituation sowohl von Schwangeren als auch nach der Geburt verbessern. Sie haben in Nachbarschaftszentren Kursprogramme angeboten, als kleines Beispiel einmal den Stand, welche Kurse es im Herbst 37 alle gab, und zwar Elementarklassen in Lesen, Schreiben, Grammatik, Arithmetik, Geografie, Naturkunde, dann Komplementärklassen mit den Themen Weltgeschichte, Französisch, Englisch, Russisch, Tippen, Stenografie und Berufsausbildungen in der Mechanik, Elektronik, in Geschäft, Nähen, Land- und Geflügelwirtschaft sowie die Lehrerinnenausbildung. Also sie haben wirklich ein komplettes eigenes Bildungssystem einfach oder Schulsystem aufgebaut. Sie bezogen sich auch positiv auf Louise Michel, die sie als Namensgeberin für ein Institut zur Versorgung von Mutter und Kind wählten, in der es nicht nur eine Kindertagesstätte in verschiedenen Altersstufen gab, sondern auch Kindergärtnerinnen ausgebildet wurden. Und ansonsten gab es verschiedene Mutterschaftsheime und Erziehungskurse in Städten wie Valencia, Madrid, Terrassa und Barcelona. Nicht nur für Mütter, sondern eben auch mit pädagogischer Berufsausbildung für Bäuerinnen, Arbeiterinnen und geflüchtete Frauen. Selbstreflexion zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass als Analyse in einem Erziehungskurs in Barcelona zuerst davon ausgegangen wurde, dass hohe Kindersterblichkeit, Unterentwicklung und das Aussetzen von Kindern auch mit Lieblosigkeit zu tun haben und auch zum Beispiel mit dem Aufwachsen ohne Muttermilch, sodass erstmal ein Druck zum Stillen irgendwie erzeugt wurde, also so ein moralischer Druck an leibliche Mütter. Da wurde aber gemerkt, dass es eine total abschreckende Praxis ist und das insofern geändert. Also es wurde einfach wirklich rumexperimentiert, was sinnvoll ist in der Erziehung und was nicht. Ich würde die Key Facts, was das Verhältnis zu Aufklärung und Geschlechterverhältnis angeht, noch einmal zusammenfassen. Habe theoretisch auch noch sehr viele Facts zu den Spezifika der Pädagogik. Die würde ich aber erstmal zurückstellen, damit wir gleich noch ein bisschen ins Reden kommen können. Kinder sollten oder wurden als Trägerinnen gesellschaftlichen Wandels gesehen, wobei da aber eben der große Widerspruch ist, dass einerseits die Folgegeneration die Gesellschaft verändern kann, andererseits aber natürlich auch von der Gesellschaft geprägt ist. Also wo soll so der neue Impuls herkommen? Deshalb war es super wichtig für die anarchistische Pädagogik eben auch das Personal sozusagen auszutauschen, eigene Lehrerinnen, Pädagoginnen einzusetzen. Das Geschlechterverhältnis sollte vor allem durch Reorganisation von Reproduktionsarbeit auch geändert werden. Ich würde das nochmal anhand der vorherigen Definition so ein bisschen strukturieren. Die Akteurinnen lehnten alle das Denken von Haupt- und Nebenwiderspruch ab, haben also ökonomische, kulturelle, soziale, sexuelle Unterdrückung als untrennbar verbunden begriffen und wollten nicht alles quasi auf die Abschaffung des Kapitalismus vertagen. Sie haben alle die Entstehung von Geschlechtern als sozial verstanden und Pädagogik als relevantes Mittel zur Veränderung des Geschlechterverhältnisses gesehen, die eben im Mädchenalter beginnen sollte, anstatt erst mit der Frauenbefreiung im Erwachsenenalter anzusetzen. Es gibt ein egalitäres Ideal von vergeschlechtlicher Arbeitsteilung, vom Zugang zu sozialen Räumen, als auch von den Rechten und Pflichten. Es werden über Unterordnungsverhältnisse abgelehnt zwischen Geschlechtern. Das heißt, es soll einfach ein egalitäres, herrschaftsfreies Verhältnis zwischen den Geschlechtern herrschen im Ideal. In der Praxis lag der Fokus allerdings auch eher auf die Rolle der Frauen in der Erziehung, obwohl Männer schon auch in die Verantwortung gezogen wurden. Tradierte Geschlechterrollen wurden überschritten, sodass die Akteurinnen staatliche Repression einerseits, aber eben auch soziale Sanktionen durch die eigene Bewegung erleben mussten. Und da wieder das Beispiel, die Mujeres Libres hatten im Spanischen Bürgerkrieg so eine defensive Position, dass sie teilweise schon in traditionellen Geschlechterrollen irgendwie verhaftet blieben, zum Beispiel mit dem Fokus eben auf die Frau als Mutter, weil es erstmal notwendig war, überhaupt die Pädagogik aus den Händen von christlichen, kirchlichen Strukturen herauszunehmen. Was deutlich auffällt in den Quellen ist, dass bei Syndikalistischem Frauenbund und Mujeres Libres es eher ein differenzfeministisches Bild von der positiven Andersartigkeit von Frauen gibt, dass sie dennoch aber schon Frauen das Erlernen traditionell männlich konnotierter Berufe und so weiter ermöglicht haben. Auf der Ebene von Rechten und Pflichten ist nochmal besonders spannend, dass vor allem Louise Michel und Emma Goldman das Frauenwahlrecht abgelehnt haben, dass eben für sie nicht Beteiligung am Staat, sondern Überwindung des Staates Mittel zur Frauenbefreiung waren. Und ansonsten ist es noch spannend zu wissen, dass aber ein Wechsel zwischen sozialistischen, republikanisch-feministischen und anarchistischen Milieus damals nicht unüblich war. Also es gibt zum Beispiel einzelne Mujeres Libres, die auch parteipolitisch aktiv waren, wenn sie das strategisch für sinnvoll hielten. In Bezug zur Aufklärung, einerseits gab es konkrete Bezüge auf die Französische Revolution, so wie bei Louise Michel, die Marseillaise singen ließ. Insgesamt sollten Kinder befähigt werden, sozialen Wandel herbeizuführen, ohne aber mit einer eigenen Weltanschauung indoktriniert zu werden. Gemeinsamkeiten mit der Aufklärung sind die Ablehnung religiöser Herrschaft und eben das Schaffen einer neuen Gesellschaft ohne Absolutismus und Feudalismus als Grundlage. Allerdings im Anarchismus über die republikanischen Ideen der Aufklärung hinaus finden wir auch eine Ablehnung demokratischer Staaten als Institution. Und was ganz wichtig ist, dass Erziehung nicht nur dem Glück innerhalb der eigenen gesellschaftlichen Schicht irgendwie dienen soll. Also in der Aufklärung war es ja so typisch, dass Menschen ausgebildet werden sollten, naturwissenschaftlich, um eben glücklich zu werden in ihrer gesellschaftlichen Rolle. Sondern im Anarchismus wird die bürgerliche Klassenhierarchie als Ganzes abgelehnt und man findet auch so diesen Utilitarismus weniger. Daniel Loik nennt dabei Anarchismus die radikale Konsequenz der Maxime der Aufklärung, also sozusagen das, was passiert, wenn man die Prämissen der Aufklärung auf sie selbst anwenden würde. Ja, da ich jetzt schon eine Stunde gequatscht habe, würde ich erstmal Raum für Fragen und Diskussion lassen, und wenn es bestimmte Aspekte gibt, die euch mehr interessieren, kann ich darauf noch eingehen. Genau, was eben noch spannend wäre, daneben, dass der Subjektstatus des Kindes als autonomes, mündiges Individuum super wichtig für die anarchistische Pädagogik ist, wäre eben zum Beispiel die Themen Sexualpädagogik, auch Umgang mit Prostitution, Normen geistiger Gesundheit und deren Einfluss auf Pädagogik war was, womit sich beschäftigt wurde, aber eben auch reproduktive Rechte, Geburtenkontrolle, bis hin zu teilweise eugenischen Sexualstrafrechtsreformen, die sich bei den Mujeres Libres angedeutet haben. Soweit aber erstmal ganz vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Alexandra, dafür. Erstmal ins Publikum. Gibt es Fragen, Kommentare, Ähnliches? Ja, danke dir für den Vortrag. Ich finde das Thema voll spannend. Mir ist noch nicht so richtig klar geworden, wie so die Rolle von Pädagogik gedacht wird für gesellschaftlichen Wandel. Also weil erstmal, du hattest auf einer Folie auch stehen, so Umgestaltung der Reproduktionsverhältnisse. Vieles, was du jetzt beschrieben hast, bezieht sich ja auf so ein, sag ich mal, individuelles Empowerment und irgendwie eben also Kinder zu Mündigkeit zu erziehen, sodass sie sich dann behaupten können in ihren eigenen Interaktionen. Aber wie überträgt sich das quasi auf eine kollektive Ebene und wie kann das dann auch dazu führen, dass eben die Care und so weiter insgesamt funktioniert und gestaltet wird? Mhm. Genau, also ich finde es auch ein bisschen widersprüchlich zu sagen, sozusagen die neue Generation, die wir jetzt erziehen und ausbilden, ist im Endeffekt die Trägerin der Befreiung oder der anarchistischen Transformation und gleichzeitig aber die Kinder nicht eben weltanschaulich indoktrinieren zu wollen. Also man findet so eine gewisse Haltung oder Vermutung, dass Kinder, die libertär erzogen werden, automatisch irgendwie zum Anarchismus hinfinden. Das ist vielleicht, wenn wir das aus der Perspektive von 1850 sehen, was anderes, als wenn wir das heute sehen, vom Stand irgendwie ideologischer Indoktrination her. Also man muss ja schon erstmal gucken, wie die Indoktrination der herrschenden Systeme, die bereits da ist, überwunden werden kann, die Kinder ja auch außerhalb der Familie und der Schule irgendwie noch mitkriegen. Also selbst wenn man Kinder anarchistisch erzieht, dann sind sie immer noch in der Gesamtgesellschaft verhaftet, so würde ich erstmal als Problem aus aktueller Perspektive sagen. Im Endeffekt wurde aber davon ausgegangen, dass diese vorwegnehmende Politik Kinder einfacher machen können, wenn sie sozusagen empowered werden gegen die Indoktrination durch autoritäre Ideologie. Aber das ist auf jeden Fall eine Stelle, wo ich sagen würde, da fehlen nochmal so konkretere Konzepte. Also man findet wenig sowas wie, welche Didaktik gibt es oder wie wird Unterricht geplant oder so, sondern viele, viele Praxisberichte und viel Kritik vor allem am bestehenden Schul- und Bildungssystem oder Ausbildungssystem. Genau, aber doch teilweise immer noch etwas bruchstückhaft und unvollständig, würde ich sagen, die Publikationen dahingehend. Gibt es weitere Fragen? Ich kann auch nach draußen kommen mit dem Mikro. Okay, dann nochmal vielen Dank an Alexandra Opak. Und ja, vielleicht erstmal den Applaus. Ja, ich bin ansonsten hier. Ihr könnt mich jederzeit gerne, was Fragen angeht, ansprechen. Und die Präsentation wird wahrscheinlich gleich auch nochmal ausgehangen für Menschen, vor allem die jetzt den Vortrag nicht gehört haben, aber am Freitag zur Lesung kommen möchten, dass es da nochmal einen kleinen Überblick gibt.